Erster Mose antwortete, was ist, wenn sie mir nicht glauben und nicht folgen wollen, sondern sagen, Jahwe ist dir nicht erschienen. Zweiter da fragte Jahwe ihn, was hast du in deiner Hand? Mose antwortete, einen Stab. Dritter Jahwe befahl, wirf ihn auf den Boden. Als Mose den Stab auf den Boden warf, wurde er zu einer Schlange, und Mose floh vor ihr. Vierter dann sagte Jahwe zu Mose, strecke deine Hand aus und packe die Schlange am Schwanz. Mose streckte seine Hand aus und fasste sie fest an, da verwandelte sie sich in seiner Hand wieder in einen Stab. Fünfter Jahwe sagte, dass dies geschehen sei, damit die Israeliten glauben, dass er, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Mose erschienen ist. Sechster danach befahl Jahwe ihm noch einmal, stecke deine Hand in deine Brusttasche. Mose steckte seine Hand hinein. Als er sie wieder herauszog, war sie plötzlich weiß wie Schnee und hatte Aussatz. Siebter dann befahl Jahwe, stecke deine Hand noch einmal in deine Brusttasche. Mose tat es, und als er sie wieder herauszog, war seine Hand plötzlich wieder gesund wie zuvor. Achter Jahwe sagte, wenn sie dir wegen des ersten Wunders nicht glauben und nicht folgen, dann werden sie dir wegen des zweiten Wunders glauben. Neunter, wenn sie dir aber auch nach diesen beiden Wundern nicht glauben und nicht folgen wollen, dann sollst du Wasser aus dem Nil schöpfen und es auf den Boden gießen. Das Wasser, das du aus dem Nil nimmst, wird sich auf dem Boden in Blut verwandeln. Zehnter Mose sagte zu Jahwe, bitte, her. Ich bin kein guter Redner, denn ich spreche langsam und meine Zunge ist schwerfällig. Elfter Jahwe antwortete ihm, wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Wer macht jemanden stumm oder taub, sehend oder blind? Bin ich es nicht, Jahwe? Zwölfter, geh jetzt. Ich werde dir helfen zu reden und dir zeigen, was du sagen sollst. Dreizehnter Mose aber sagte, bitte, her, sende doch lieber jemand anderen. Vierzehnter da wurde Jahwe zornig auf Mose und sagte, ist nicht dein Bruder Aaron, der Levit, da? Ich weiß, dass er sehr gut reden kann. Er wird dir entgegenkommen und sich sehr freuen, wenn er dich sieht. Fünfzehnter, du sollst mit ihm sprechen und ihm meine Worte sagen. Ich werde sowohl dir als auch ihm helfen zu reden und euch zeigen, was ihr tun sollt. Sechzehnter, er soll für dich zum Volk sprechen und dein Mund sein. Du aber sollst für ihn wie Gott sein. Siebzehnter, nimm diesen Stab in deine Hand, mit ihm sollst du die Wunderzeichen tun. Achtzehnter, danach kehrte Mose zu seinem Schwiegervater Jethro zurück und sagte zu ihm, ich möchte nach Ägypten zu meinen Verwandten zurückkehren, um zu sehen, ob sie noch leben. Jethro antwortete Mose, geh in Frieden. Neunzehnter, und Jahwe sprach zu Mose in Midian, geh und kehre nach Ägypten zurück, denn alle, die dich töten wollten, sind gestorben. Zwanzigster, da setzte Mose seine Frau und seine Söhne auf einen Esel und machte sich auf den Weg nach Ägypten. Den Stab Gottes nahm Mose in seine Hand. 21. Dann sprach Jahwe zu Mose, wenn du nach Ägypten zurückkehrst, achte darauf, du sollst alle Wunder vor dem Pharao tun, die ich dir gezeigt habe. Ich aber werde sein Herz hart machen, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. 22. Du aber sollst zum Pharao sagen, so spricht Jahwe, Israel ist mein erstgeborener Sohn. 23. Ich befehle dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mich anbeten kann. Wenn du dich aber weigerst, ihn gehen zu lassen, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn sterben lassen. 24. Unterwegs, in einer Herberge, griff Jahwe Mose an und wollte ihn töten. 25. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein, schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und berührte damit seine Scham, wobei sie sagte, du bist mir ein Blutbräutigam. 26. Da ließ Jahwe von Mose ab. Zipporah nannte ihn damals wegen der Beschneidung einen Blutbräutigam. 27. Jahwe befahl Aaron, geh Mose in der Wüste entgegen. Aaron ging und traf ihn am Berg Gottes, dort küsste er ihn. 28. Und Mose erzählte Aaron alle Worte Jahwes, die er ihm aufgetragen hatte, und alle Wunderzeichen, die er ihm befohlen hatte. 29. Danach gingen Mose und Aaron und riefen alle wichtigen Männer der Israeliten zusammen. 30. Und Aaron erzählte dem Volk alle Befehle, die Jahwe Mose gegeben hatte, während Mose die Wunderzeichen vor den Augen des Volkes tat. 31. Da glaubte das Volk, als sie hörten, dass Jahwe sich um die Israeliten kümmerte und ihr Leid gesehen hatte, und sie verneigten sich und beteten an.